Professor Askew verstand es, seine Assistentin Claudine zu überzeugen, die zum ersten Mal mit diesen Experimenten konfrontiert worden war. Sie glaubte ihm und erkannte nicht, dass der Wissenschaftler log. Professor Askew war 70 Jahre alt und er wusste, dass ihm nur noch wenige Jahre blieben. Während er sich geistig frisch fühlte, alterte sein Körper rasch.